Wie oft habe ich mir schon vorgenommen? Ich trinke nichts mehr. Wie oft hast du dir schon vorgenommen? Du nimmst ab. Aber was hilft das Ganze, wenn du dich selbst belügst? Du kannst die Welt täuschen, aber dein Spiegelbild nicht. Wenn ich mich eines Tages schlafen lege und die Uhrzeiger sich nicht mehr dreht, so habe ich damals geredet, egal wie besoffen ich war. Ich weiß, mit mir ist es nicht immer leicht, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, weiß ich, ihr seid immer für mich da. Ich bin zu oft in der Stadt, die sich Einsamkeit nennt. Dort bin ich ein Jäger, der sich nach einer Familie sehnt. Wie oft ich euch schon angemacht habe, wenn ich besoffen den Himmel nicht mehr sah. In diesem Moment schien es, ich bin ein anderer und ich bin gar nicht da. Aber was soll man wohl machen, wenn das Geld nicht reicht, um endlich mal hier wegzulaufen? Sorry, ich hab Arme, ich hab Beine. Und Fehler machen ist menschlich und jeder sucht mal seine Arche Noah. Da wo er Schutz sucht vor all den Wellen. Ich hab Beine und Fehler machen ist menschlich. Und jeder sucht mal seine Arche Noah, da wo er Schutz findet. Und ich danke euch dafür, dass ihr mir immer vergibt. Danke, ihr seid die besten Freunde, die es gibt. Sorry, ich hab Arme, ich hab Beine. Fehler machen ist menschlich und jeder sucht mal seine Arche Noah, da wo er Schutz sucht vor all den Wellen. Manchmal steht der Teufel auf meiner linken Schulter und der Engel auf meiner rechten. Und ich muss manchmal mit ihnen fechten, damit sich wieder alles führt zum Rechten. Aber leider läuft es nicht immer so, wie man es will, weil manchmal alles anders kommt, als man denkt. Egal wie sehr man den inneren Schweinehund zähmt, und uns wird bewusst, dass sich nicht alles um uns dreht, aber genug geredet von mir. Ich schließe jetzt diese Tür. Ich danke Gott, dass es euch gibt. Ich danke Gott, dass ich solche Freunde habe. Ich danke euch, dass ihr mich so akzeptiert, so wie ich bin. Ich weiß auch, wenn ich besoffen bin, dann habe ich den Teufel in mir drin. Ich kann euch nur huldigen und mich für dieses Verhalten entschuldigen. Ich hab Arme, ich hab Beine. Und Fehler machen ist menschlich. Und jeder sucht mal seine Arche Noah, da wo er Schutz sucht vor all den Wellen. Sorry, ich hab Arme, ich hab Beine. Und Fehler machen ist menschlich. Und jeder sucht mal seine Arche Noah, da wo er Schutz findet. Und ich danke euch dafür, dass ihr mir immer vergibt. Ihr seid die besten Freunde, die es gibt. Sorry, ich hab Arme, ich hab Beine. Und Fehler machen ist menschlich. Und jeder sucht mal seine Arche Noah, da wo er Schutz sucht vor all den Wellen.